Wenn am ersten Advent deine Kerze nicht brennt, wenn deine Mutter dich hasst und deine Hose nicht passt, dein Kumpel bescheißt, keiner weiß, wie du heißt, Konsum kotzt dich an und sie lässt dich nicht ran. Die Karre verreckt und der Vergaser verdreckt, wenn die Freundin jetzt geht und dein Haus nicht mehr steht, kein Geld auf der Tasche, alle sagen nur Flasche, wenn Freunde gehen, sie nicht zu dir stehen. Und Sorgen sind uns nicht verborgen, aber können auch noch warten bis zum nächsten Morgen. Jetzt hol dir die Power und spreng deine Mauer, die Laune los und die Stimmung wird groß. Ruf doch mal an, Mann, lass doch mal Fun ran, zeig was ein Mann kann, dann und wann, dann und wann. Ruf doch mal an, Mann, lass doch mal Fun ran, zeig was eine Frau kann. Du bist wieder fett und dein Chef ist nicht nett, ist der Job wieder weg und es hat keinen Zweck. Die Rente zu klein und die Oma gemein, wenn der Alte dich schlägt, kein Kontraverträg. Ist der Teller so leer, das Leben so schwer, ist die Pizza schon kalt, die Fritten sind alt. Kein Salz in der Suppe, nicht beliebt in der Gruppe, du hast die Prüfung versaut, du bist schlecht gebaut. Kummer und Sorgen sind uns nicht verborgen, aber können auch noch warten bis zum nächsten Morgen. Jetzt hol dir die Power und spreng deine Mauer, die Laune los und die Stimmung wird groß. Ruf doch mal an, Mann, lass doch mal Fun ran, zeig was ein Mann kann, dann und wann, dann und wann. Ruf doch mal an, Mann, lass doch mal Fun ran, zeig was eine Frau kann. Dein Kopf passt nicht rein, keine Liebe mehr, dafür Ärger sehr. Das Wetter nicht schön, die spazieren gehen, die Füße zu groß, du bist chancenlos. Ist dein Rhythmus kaputt, deine Ehe ist schuld, hast keine Wohnung mehr, deine Beine sind schwer. Wenn alle dich meiden, du kannst genug nicht leiden, es fehlt dir die Leiter und du kommst nicht weiter. Kummer und Sorgen sind uns nicht verborgen, aber können auch noch warten bis zum nächsten Morgen. Jetzt hol dir die Power und spreng deine Mauer, die Laune los und die Stimmung wird groß. Ruf doch mal an, Mann, lass doch mal Fun ran, zeig was ein Mensch kann, dann und wann, dann und wann. Ruf doch mal an, Mann, lass doch mal Fun ran, zeig was ein Mensch kann.